Radio Marabu hören wir den ersten Flashback im Jahr 2015. Joe Cocker und Udo Jürgens. Sein Licht. Ja, immer, immer wieder geht die Sonne auf. Denn Dunkelheit für immer gibt es nicht, die gibt es nicht, die gibt es Marcel nicht. Fischer, Mario Marabo. Europe's Alternative Music. Der erste Marabu-Flashback 2015. Natürlich auch in diesem Jahr wieder mit Fischer und Göbel. Und im ersten Flashback geht es um die Verstorbenen des Jahres 2014, der Nekrolog. Was ich erlebt hab, das konnte nur ich erleben. Ich bin ein Vagabund. Selbst für die Fürsten soll's den grauen Alltag geben. Meine Welt ist bunt. Meine Welt ist bunt. Denk ich an Capri, dann denk ich auch an Tina. Sie liebte einen Lord. Aha. Aber als sie mich sah, die schöne Signorina, lief sie ihm gleich vor. Lief sie ihm gleich vor. Ja, ja, ja. Kam ich nach Spanien, dann schenkte mir die Wirte dort ohne Geld nicht sein. Doch ihre Frauen, die ich am Tag spazieren führte, schenkten mir den Wein. Schenkten mir den Wein. So lachte mir und so lacht mir auch noch heute immer ein roter Mund. Und es gibt keine Stunde, die ich je bereute. Meine Welt ist bunt. Meine Welt. Ja, ja, ja. Ich bin ein Vagabund. Der Nekrolog 2014 auf Radio Marabu. Mit dem haben wir uns einen kleinen Wunsch erfüllt, einen Nekrolog mal mit einem Lachen zu beginnen. Fred Bertelmann ist gestorben in diesem Jahr, der lachende Vagabund. Wir haben noch jemanden, der uns zum Lachen gebracht hat. Und der uns sehr viel Freude bereitet hat und der auch 2014 gestorben ist. Die Rede ist von Hannes Hegen, dem Schöpfer des erfolgreichsten DDR-Comics Mosaik. Wir haben ihm ja auch schon auch mal einen ganzen Flashback gewidmet. Und natürlich muss er in unserem Nekrolog, in unseren Nachrufen auf die Toten, die wir ehren wollen, im Jahr 2014 auftauchen. Ich möchte noch erinnern an Sid Caesar, der tauchte in einigen Filmen von Mel Brooks auf, eine Las Vegas-Legende, und ich war lange Zeit ein großer Fan von Mel Brooks, mag diese schrägen Parodiefilme immer noch. Ja, auch Sid Caesar ist in diesem Jahr gestorben. Wie auch Kalle Krawinkel von Trio. Die hören wir jetzt. Da, da, da. Aha, aha, aha. es immer nur bergab. Aha. Gib nur das, was du verstehst. Aha. This is what you got to know. Love you though it didn't show. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. So, so, du denkst, es ist zu spät, aha. Und du meinst, dass nichts mehr geht, aha. Und die Sonne wandert schnell, aha. After all is said and done, it was right for you to run. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, aha. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, aha. Ich lieb mich nicht, du liebst mich nicht, aha. Ich lieb dich nicht, du liebst dich nicht. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Trio mit Da Da Da im Marabu Flashback, der Nekrolog 2014. Gleich erinnert unsere Kollegin an den Hollywood-Star Robin Williams. Wir wollen vorher noch an zwei weitere Filmemacher erinnern, die uns am Herzen liegen. Ich möchte erinnern an Günther Reisch, der hat einen unserer gemeinsamen Lieblingsfilme inszeniert, Die Verlobte. Jutta Wachowiak war dabei, Hegewald, Ludwig, wie man im Theater das so gesagt hat, mit den Nachnamen, Hegewald, genau. Käthe Reiche, genau. Unglaublich gute Besetzung, ein toller Film. Und auch erinnern wollen wir an einen polnischen Schauspieler. Göbel, da hast du Erinnerungen. Genau, der ist im November 2014 gestorben. Stanisław Mikulski heißt er. Und er ist im DDR-Fernsehen bekannt geworden durch die Serie Sekunden entscheiden. Da spielte er einen polnischen Agenten, der unter dem Decknamen Oberleutnant Kloss die deutsche Abwehr unterwandert während des Zweiten Weltkrieges. Was ich nicht wusste, was uns Wikipedia verraten hat, er hat 2012 noch einmal in einer Fortsetzung die Rolle des Hans Kloss gespielt. Wir könnten jetzt den Titel auf Polnisch vorlesen, aber das wird sehr, sehr schwierig. Stawka. Stawkawiczka. Vergiss es, Polnisch kann man nicht aussprechen, wenn man nicht Pole ist. Robin Williams, der US-amerikanische Schauspieler, starb am 11. August 2014. Der sympathische Schauspieler feierte Erfolge in den verschiedensten Genres. Auf einen Typ ließ er sich nicht festlegen. Zumeist verkörperte er jedoch den feinfühligen und sensiblen Charakter. 1987 gelang ihm als Radio-DJ während des Vietnamkriegs der Durchbruch im dramatischen Kino, als er für Good Morning Vietnam einen Golden Globe und eine Oscar-Nominierung gewann. Mit Der Club der Toten Dichter avancierte er 1989 als Charakterdarsteller zum Filmstar. Für seinen Part in Good Will Hunting wurde Williams mit dem Oscar ausgezeichnet. Als Komiker galt er als Meister des spontanen Gags, wie zum Beispiel in der Fernsehserie Morg vom Org. Zu seinen populärsten Filmen zählen weiter Zeit des Erwachens, Der König der Fischer, Mrs. Doubtfire oder auch Jumanji. Robin Williams litt jahrelang an einer klinischen Depression und nahm sich im August 2014 selbst das Leben. Wir hören eine Szene aus dem Club der Toten Dichter. Today we're going to be talking about William Shakespeare. I know, a lot of you look forward to this about as much as you look forward to root canal work. We're going to talk about Shakespeare as someone who writes something very interesting. Now many of you have seen Shakespeare done very much like this. Oh, Titus, bring your friend hither. But if any of you have seen Mr. Marlon Brando, no, but Shakespeare can be different. France, Romans, countrymen, Lemurians. You can also imagine maybe John Wayne is Macbeth going, well, is this a dagger I see before me? Why do I stand up here? Anybody? To feel taller. No. Thank you for playing, Mr. Dalton. I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way. See, the world looks very different from up here. You don't believe me? Come see for yourselves. Come on. Come on. Just when you think you know something, you have to look at it in another way. Even though it may seem silly or wrong, you must try. Now, when you read, don't just consider what the author thinks. Consider what you think. Boys, you must strive to find your own voice. Because the longer you wait to begin, the less likely you are to find it at all. Thoreau said most men lead lives of quiet desperation. Don't be resigned to that. Break out. Now, don't just walk off the edge like lemmings. Look around you. There you go, Mr. Christie. Thank you. Yes. Dare to strike out and find new ground. Danke, Julia Reinhardt. Zurück vom Film zur Rockgeschichte. Im Jahr 2014 verstorben Ian McLachlan von den Small Faces und Jack Bruce von Cream. Wouldn't it be nice to get on with me neighbours? But they make it very clear they've got no room for ravers. I'll sing you a song with no words and no tune. So sing in your party while you suss out the moon. Oh, yeah. Lazy Sunday afternoon. I've got no time to worry. Close my eyes and drift away. A rooty dooty dum, a rooty dooty dooty. There's no one to hear me, there's nothing to say, and no one can stop me from feeling this way. Yeah, lazy Sunday afternoon. I've got no mind to worry. Close my eyes and drift away. Radio Marabu. Radio Marabu.de. Strange brew. Cream auf Radio Marabu im Flashback 2015, Nekrolog 2014. Jack Bruce und Green, da war viel Blues drin und ein großer des Blues ist 2014 auch gestorben. Johnny Winter, wahrscheinlich der berühmteste Albino der Blues- und Rockgeschichte. Danach weniger blass, aber genauso ausdrucksstark geht's zum Soul mit Bobby Womack. Across 110th Street. Send chills all down my spine. It sent chills all down my spine when I watched that woman walk. Sent chills all down my spine when I watched that woman walk. But she smiled right in your face and lied every time she talked. Don't leave that woman. If you keep track of your friends, they say your enemies can't hurt you. If you keep track of your friends, I say you better watch your woman. That's the one who'll do you in. That's the truth too. Better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps try to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Woman trying to catch a trick on the street. You baby, across 110th Street. You can find it all in the street. Ooh. I got one more thing talk to you about right now. Hey brother, there's a better way out. Shorting that coke, shooting that dope man, you're copping out. my advice is either live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby, across 110th Street, you can find it all. Julia Reinhardt. To everything turn, turn, turn, there is a season. Folklegende Pete Seeger starb am 27. Januar 2014 im Alter von 94 Jahren. Der Sohn eines Musikwissenschaftlers und einer Geigenlehrerin sammelte mit den Folkloristen John und Alan Lomax um 1939 Volkslieder und sang im Duo mit Woody Guthrie. Pete Seeger hatte wesentlichen Anteil an der Wiederbelebung des amerikanischen Folksongs. Er gehörte zu den ersten, die mit politisch engagierten Liedern Erfolg hatten. We Shall Overcome oder Where Have All the Flowers Gone. Er spielte auf dem Banjo eigene Lieder, in denen er sich mit der Arbeiterbewegung, mit Minderheiten und ärmeren Ländern solidarisierte. Zu seinen bekanntesten Stücken gehörten zudem sicherlich Turn, Turn, Turn, We Shall Overcome, Where Have All the Flowers Gone oder auch If I Had a Hammer. Für sein Album Pete erhielt Pete Seeger 1997 den Grammy Award für das Best Traditional Folk Album. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Girls have picked them every one. When will we ever learn? When will we ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? Taken husbands, everyone. When will we ever learn? When will we ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? They're all in uniform. Oh, when will we ever learn? When will we ever learn? My only complaint about this song is that maybe it's not specific enough. It's too easy just to say, when will we ever learn, without being what you're really talking about. Der Nachruf auf Pete Seeger, unserer Kollegin Julia Reinhardt hier auf Radio Marabu. Gestorben im vergangenen Jahr ist auch ein legendärer Moderator, ein Kollege von uns sozusagen, Casey Kasem, habe ich als Kind sehr, sehr oft und sehr gerne gehört mit seinen American Top 40 auf Mittelwelle auf dem AFN. Und das führt uns auf direktem Wege zur Rubrik Kein Flashback ohne Bowie. Er hatte in den USA zwei Nummer-1-Hits, Let's Dance in den 80er Jahren und Fame in den 70er Jahren. Wir haben uns entschieden für Fame. David Bowie, Fame, kein Flashback ohne Bowie, das bleibt natürlich auch 2015 einer unserer Slogans. Und der zweite Slogan heißt, Brecht hat Recht. Und damit kommen wir zum kurzen Gedicht, Die Maske des Bösen. An meiner Wand hängt ein japanisches Holzwerk, Maske eines bösen Dämons, bemalt mit Goldlack. Mitfühlend sehe ich die geschwollenen Stirnadern, andeutend, wie anstrengend es ist, böse zu sein. Mit glatter Stirn im Radio Marabout Studio Fischer und Göbel. Unsere Kollegin Julia Reinhardt erinnert gleich an einen großen Dirigenten. Zuvor noch die Erinnerung an einen berühmten spanischen Flamenco-Gitarristen, der 2014 gestorben ist, Paco de Lucía. Bei uns am bekanntesten geworden ist er durch die Live-Platte mit John McLaughlin und Aldi Meola. Ja, Aldi Meola ist im großen Radio Marabout Interview zu hören. Unser Kollege Michael Schäuber war am Werk. Thank you. Claudio Abbado, der Star-Dirigent, starb im Januar 2014 im Alter von 80 Jahren. Von Abbado, 1933 in Mailand geboren, sind CDs mit Werken von nahezu jedem namhaften Komponisten erschienen. Abbado dirigierte zudem die Werke zahlreicher Gegenwartskomponisten, wie Pierre Boulez, Karl-Heinz Stockhausen oder auch Wolfgang Riem. Zu seinen persönlichen Favoriten aber zweifellos zählten Wolfgang Amadeus Mozart, Gustav Mahler, Franz Schubert oder auch Claude Debussy. Der Sohn eines berühmten italienischen Geigers war einer der weltweit anerkanntesten Dirigenten. Claudio Abbado stellte bis 1986 den Chefdirigenten der Mailänder Scala und bis 1988 den Hauptdirigenten des London Symphony Orchestra. In den Jahren 86 bis 91 leitete er die Wiener Staatsoper und von 90 bis 2002 war er Chefdirigent der Berliner Philharmonie. Der Maestro setzte sich in beispielloser Weise für eine Popularisierung der klassischen Musik und die Förderung ihres Nachwuchses ein. Wir hören Johannes Brahms, den ungarischen Tanz Nummer 1 in G-Moll, aufgenommen 1982 mit Claudio Abbado und den Wiener Philharmonikern. Thank you. Flashback, der Nekrolog 2014, Mr. Eckerbirk ist gestorben im vergangenen Jahr, Stranger on the Shore. Ebenfalls gestorben 2014, Phil Everly und Alvin Stardust, die hören wir jetzt. Never felt like this until I kissed ya. How did I exist until I kissed ya? Never had you on my mind. Now you're there all the time. Never knew what I missed till I kissed ya. Uh-huh, I kissed ya. Oh yeah, things have really changed since I kissed ya. Uh-huh, my life's not the same now that I kissed ya. Oh yeah, you got a will about ya. Now I can't live without ya. Never knew what I missed till I kissed ya. Uh-huh, I kissed ya. Oh yeah, you don't realize what you do to me. And I didn't realize what a kiss could be. You got a will about ya. Now I can't live without ya. Never knew what I missed till I kissed ya. Uh-huh, I kissed ya. Oh yeah, you don't realize what you do to me. And I didn't realize what a kiss could be. You got a will about you. Now I can't live without you. Never knew what I missed till I kissed you. Uh-huh, I kissed ya. Oh yeah, I kissed ya. Uh-huh, I kissed ya. Oh my. Alvin Stardust im Nekrolog 2014, der Marabu-Flashback 2015, Fischer und Göbel. Und wir haben für diese Sendung ja auch Beiträge von Julia Reinhardt gehört, der wir herzlich danken möchten. Oh, sie hat noch einen. Genau, und zwar über den 2014 jung verstorbenen Künstler Cravenhurst. 37 Jahre alt ist er geworden und jetzt hören wir den Nachruf von Julia Reinhardt. Der Indie-Musiker Nick Talbot alias Cravenhurst starb am 4. Dezember 2014 im Alter von nur 37 Jahren aus ungeklärten Gründen. Cravenhurst war eine britische Band aus Bristol, deren Musik eine Mischung aus Rock, Folk und elektronischen Elementen darstellte. Die ersten Stücke schrieb Frontmann Nick Talbot bereits 1997. Cravenhurst wurden 2004 vom britischen Electronica-Plattenlabel Warp Records unter Vertrag genommen, was ihrer Popularität und ihrem Bekanntheitsgrad schlagartig ordentlichen Auftrieb gab. In Deutschland wurden Cravenhurst unter anderem durch den Film Ein Freund von mir, in dem Daniel Brühl und Jürgen Vogel die Hauptrollen spielen, bekannt, hat die Band doch einen Großteil des Soundtracks dazu produziert. Mit Cravenhurst veröffentlichte Nick Talbot 5 Alben und etliche EPs. Wir hören She Dances vom Album The Western Lands. Reinhardt mit ihrem Nachruf auf Cravenhurst. Zwei Künstler haben in diesem Nekrolog 2014 keinen Platz. Der eine ist Reinhard Lakumi. Warum? Weil er schon 2013 gestorben ist. Der andere ist Wolf Biermann, dem wir beide an dieser Stelle alles Gute wünschen. Dieser Flashback geht zu Ende mit Jimmy Jamison. Er ist gestorben, er war der Frontmann, der zweite Frontmann der Band Survivor ab der Single Burning Heart, und er hat auch gesungen: The Search is over, die Suche ist vorbei, der Flashback ist vorbei. Es verabschieden sich Fischer und Göbel. How can I convince you what you see is real? Who am I to blame you for doubting what you feel? I was always reaching, you were just a girl. I knew I took for granted the friend I have in you. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the just my style. Now I look into your eyes, I can see forever. The search is over, you were with me all the while. Can we last forever? Will we fall apart? At times it's so confusing, questions of the heart. You followed me through changes, and patiently you'd wait till I came to my senses through some miracle of fate. I was living for a dream, loving for a moment. Ein Problem. Du willst Europe's Alternative Music, Radio Marabu hören. Aber unser nächster UKW-Sender ist weit weg und Kurzwelle ist nicht dein Ding. Du hast kein Problem. Geh einfach auf unsere Homepage www.radiomarabu.de. Jetzt. www.radiomarabu.de. Marabu 24 Stunden am Tag. Kein Problem. Besuch uns im Net www.radiomarabu.de. Shows und Hit-Tipps in Real Audio. Wir freuen uns auf dich im Net www.radiomarabu.de. Du hast kein Net, du hast ein Problem.